Okay, let's turn to Revelation 3. Schlagen wir zu Offenbarung Kapitel 3. And we'll study the last of the seven churches. Und wir werden heute die letzte der sieben Gemeinden studieren. Okay, Father, bless this time, we pray. Vater, segne diese Zeit, darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Okay, tonight the church of Laodicea. Heute geht es um die Gemeinde von Laodicea. If Ephesus was the serving without joy church, Ephesus war die Gemeinde, die gedient hat ohne Freude. And Smyrna was a suffering church. Und Smyrna war die leidende Gemeinde. Pergama was a sensual church. Pergamon war die sinnliche Gemeinde. Thyatira was a superstitious church. Thyatira war die abergläubische Gemeinde. Sardis was a sleeping church. Sardis die schlafende Gemeinde. Philadelphia was the sending church. Philadelphia die Gemeinde, die ausgesandt hat. Laodicea is the sickly church. Und Laodicea ist die kränkliche Gemeinde, it's die kränkliche Gemeinde. The worst of all the churches. Die ärgste aller Gemeinden. And on our time plan of the Und church auf unserer age, Zeitlinie. It's the last age before the Lord comes. Ist das letzte Zeitalter vor der Wiederkunft des Herrn? Scholars are estimating that the age started around the 1900s. Und die Schriftgelehrten meinen, dass dieses Zeitalter um 1900 herum angefangen hat. Anybody know why it might have started around the 1900s? Wisst ihr, warum es zu diesem Zeitpunkt angefangen hat? Toward the end of the 1800s, you had the Civil War in America. Also um at the end of the 1800s. Also um 1900, am Ende des 19. des 18. Jahrhunderts, no, 19. Jahrhunderts. 19. Ja. Also gab es den Bürgerkrieg in Amerika. Yeah, and before that in America it was a common thought that America was the new Israel. Und in Amerika war die gängige Meinung, dass Amerika das neue Israel sei. And there was a teaching that said that America would evangelize the whole world. Und es gab diese Lehre, die besagte, dass Amerika die ganze Welt missionieren würde. And this was called post-millennialism. Und das hieß Postmillennialismus. That means that Jesus will return after. Und das bedeutet, dass Jesus zurückkehren wird. The kingdom is set up. Nachdem das Königreich errichtet wurde. And the church sets up the kingdom. Und die Gemeinde errichtet das Königreich. This was a very common teaching. Und das war eine sehr übliche Lehre damals. Started in the 1700s. Und die fing an im 18. Jahrhundert. With the revivals in America and England. Im Zuge dieser Erweckungen in Amerika und in England. So that there was this Church of Philadelphia idea. Und es herrschte diese Vorstellung von der Gemeinde von Philadelphia. Remember, the Church of Philadelphia was the sending church. Die Gemeinde von Philadelphia war ja die Gemeinde, die Missionare hinausgesandt hat. And between like the mid 1700s and through the 1800s was this unbelievable mission force sent out into the world. Und in der Mitte des 18. Jahrhunderts und des 19. Jahrhunderts wurden so viele Missionare in die ganze Welt ausgeschickt. At the end of the 1800s, a lot of American and English missionaries went over to Korea. Und Ende des 19. Jahrhunderts gingen sehr viele englische und amerikanische Missionare nach Korea. And today Korea is like 25% Christian. Und heute sind 25% der Koreaner Christen. In 100 years. Und das war innerhalb von 100 Jahren. So we have this amazing thrust of missionaries. Und wir haben diesen Ansturm von Missionaren, die ausgegangen sind. Because there is this thought that we can reach the whole world. Weil es eben diesen Gedanken gegeben hat, wir können die ganze Welt erreichen. But what destroyed that idea? Aber was hat diesen Gedanken zerstört? There was one big event that just destroyed that whole idea. Es gab ein großes Ereignis, das eben mit dieser Vorstellung aufgeräumt hat. It was the Civil War in America. Und das war der Bürgerkrieg in Amerika. Where Christians from the north fought against Christians from the south. wo Christen aus den Nordstaaten die Christen in den Südstaaten bekämpften. Pastors in the north led their churches into battle against pastors in the south. Und Pastoren im Norden haben ihre Gemeinden in die Schlacht geführt gegen Pastoren aus dem Süden. And this whole idea that that America is a new Israel was just blown out the window. Und dieser Gedanke, dass Amerika das neue Israel sei, das hat überhaupt nicht mehr gestimmt. Especially with the defending of slavery in the South. Besonders weil die Sklaverei verteidigt wurde im Süden. And then you had this new theology coming in from Europe. Und dann kam eine neue Theologie aus Europa nach Amerika. A very liberal theology that said the Bible is not literally God's word. Eine sehr liberale Lehre, die besagt hat, dass die Bibel nicht das buchstäbliche Wort Gottes sei. These German theologians. Diese deutschen Theologen. And in the and around the begin the turn of the century, the 1900s. Und um die Jahrhundertwende. The institutions in America were invaded by this liberal thinking. Also Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Institutionen in Amerika von dieser neuen Lehre überschwemmt. So that by the 1920s, most of the educational institutions. Und um 1920 herum haben die meisten theologischen Universitäten had been swept by evolution and all of this liberal thinking. In denen war die Evolutionslehre und dieses liberale Denken so eingedrungen. So that by the 1940s und bis 1950s oder 1950, America needed to have revival. Dann hat auch Amerika eine Erweckung notwendig gehabt. And that's where Billy Graham steps in around the 1950s. Und um 1950 herum hat dann Billy Graham die Bühne betreten. And he starts these amazing crusades to win America back. Und er hat eben diese Glaubenskampagnen gestartet, damit Amerika wieder zurückfindet. But in this time we have the beginning of the Laodicean age. Und in dieser Zeit fällt auch der Anfang des laodizeischen Zeitalters. And the Laodicean age is an age where Christ is not in the church. Und das Zeitalter von Laodicea ist eine Zeit, wo Christus nicht in der Gemeinde ist. And let's read it here. It's the age where the church is indifferent. Das ist das Zeitalter, in der die Gemeinde gleichgültig ist. Indifferent to Christ. Gleichgültig Christus gegenüber. We could say indifferent to grace. Oder wir könnten auch sagen gleichgültig der Gnade gegenüber. And truth. Und der Wahrheit gegenüber. Doesn't believe in salvation by grace. Sie glaubt nicht an die Errettung durch Gnade. Doesn't believe the truth of the Bible. Und glaubt nicht an die Wahrheit der Bibel. This is the age of Laodicea. We're living in it right now. Das ist das Zeitalter von Laodicea und in dem leben wir gerade. Okay, let's read from verse 14. Lesen wir ab Vers 14. And to the angel of the church in Laodicea write. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. These are the words of the Amen, the faithful and the true witness. Dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeugen. The ruler of God's creation. Der Anfang der Schöpfung Gottes. I know your deeds. Ich kenne deine Werke. That you are neither cold nor hot. Dass du weder kalt noch heiß bist. I wish you were either one or the other. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärest. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich ausspeien aus meinem Munde. Now I had somebody tell me one time, one of my relatives. Ein Verwandter von mir hat mir mal gesagt. They said to me, you know, I'm just like totally backslidden, living in the world. Der hat zu mir gesagt, ich bin jetzt total zurückgegangen wieder in die Welt. I mean, totally in the world. Also ich lebe völlig in der Welt. Immorality, drinking, everything Unzucht, you can think of. Trinken, drugs. Alles mögliche, Drogen. And then they said to me, but Jesus said, I'd rather have you cold than lukewarm, so I'm going to be cold. Aber Jesus sagte, es ist mir lieber, dass ihr kalt seid als lauwarm. Und deswegen bin ich jetzt kalt. I just don't want to be a lukewarm Christian, so I'm going to go cold. Ich will kein lauwarmer Christ sein, ich werde total kalt. That's not what he's talking about. Hot and cold are both positive. das nicht. Sowohl heiß als auch kalt sind positive When Begriffe. You go to a restaurant, you either get a cold drink or a hot drink. Wenn du in ein Restaurant gehst, dann bestellst du entweder etwas Kaltes And oder etwas Warmes. In those days where there were sicknesses, damals gab es sehr viele Krankheiten. And they didn't have these kind of purifiers and filters. Es gab keine Reinigungsmittel und keine Filter. I mean, you either drank water that was cold or you drank water that was hot. Entweder du hast das Wasser getrunken, das kalt war, oder das heiß war. If it was just lukewarm, you would spit it out of your mouth. Und wenn es nur lauwarm war, dann hättest du es ausgespuckt. Because sicknesses dwell in lukewarm water. Denn Krankheiten werden durch lauwarmes Wasser übertragen. I mean, my dog will drink lukewarm water out of a puddle. Mein Hund, der trinkt lauwarmes Wasser aus einer But Pfütze. We would never drink lukewarm water. Aber wir würden niemals lauwarmes Wasser I mean, trinken. Okay, in the house, but we're saying, if you went into the woods, natürlich zu Hause schon, aber wenn du in den Wald gehen würdest, and you were thirsty, und du hättest Durst, and you found a puddle of water that was lukewarm, you would never drink it. Und du würdest da eine Lacke mit lauwarmem Wasser finden, dann würdest du niemals draus trinken. You would either look for really cold water or really hot water. Du würdest entweder eiskaltes Wasser suchen oder wirklich heißes Wasser. So the church of Laodicea is lukewarm. Die Gemeinde von Laodicea ist lauwarm. It's indifferent. Sie ist gleichgültig. And let's read on why it's lukewarm. Und lesen wir weiter, warum sie lauwarm ist. Verse 17. Vers 17. You say, I am rich and I have acquired wealth and do not need a thing. Weil du sagst, ich bin reich geworden und brauche nichts. But you do not realize that you are wretched, und nicht weißt, dass du der Elende, pitiful, und bemitleidenswert poor, bist und arm, blind, und blind, and naked. Und bloß bist. I counsel you to buy from me gold refined in the fire. Rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen. So that you can become rich. Damit du reich wirst. And white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. And salve to put on your eyes, so you can see. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Now, it says that you say I've become rich. Es heißt da, ihr sagt, ihr seid reich geworden. So could we say that all churches that are wealthy are Laodicean? Kann man davon ableiten, dass alle Gemeinden, die reich sind, laodiceisch sind? We are rich. Wir sind reich. We have become wealthy. Wir sind reich geworden. We have need of nothing. Wir brauchen nichts. Where's the problem here? Wo ist hier das Problem? Is it that any believer that is wealthy is immediately Laodicean? Ist das so, dass jeder Gläubige, der reich ist, dass der sofort auch laodiceisch ist? I've heard this, I've read this. Ich habe das gehört und ich habe das auch gelesen. They say, diese Meinung. You know, commentators say, the Church of Laodicea, they have buildings. Manche Bibelausleger sagen, die Gemeinde von Laodicea, die haben Gebäude. Is that real? Are we becoming a Laodicean church because we have a building? Sind wir jetzt eine laodiceische Gemeinde geworden, weil uns dieses Gebäude gehört? Laodicea has nothing to do with the size of the church. Laodicea, das hat nichts zu tun mit der Größe der Gemeinde. It has to do with the attitude of the church. Sondern das hängt von der Einstellung der Gemeinde ab. When I was in California, I visited some very large, wealthy churches. Als ich in Kalifornien war, da habe ich einige sehr große und sehr reiche Gemeinden besucht. And they were the furthest thing from Laodicea that I could have imagined. Und die waren alles andere als laodiceisch. They were the opposite of being indifferent toward Christ. Die waren genau das Gegenteil von gleichgültig gegenüber Christus. These churches, let's say, first of all, being indifferent toward grace and truth. Sagen wir zuerst einmal, gleichgültig zu sein gegenüber der Gnade und der Wahrheit. I was in churches that so thoroughly taught the Bible. Ich war in Gemeinden, die so gründlich die Bibel gelehrt haben. I was in a church of 22,000 people. Ich war in einer Gemeinde von 22,000 Leuten. The Wednesday night service. Und der Mittwochabend-Gottesdienst. Den nennen sie nur die Bibelrunde. Had 2,500 people in it. Just the Bible study. Und bei diesem Bibelkreis, da waren 2500 Leute. Und es war nur ein Bibelkreis. Number one, the Church of Laodicea is indifferent towards salvation by grace and the truth of the Bible. Erstens, die Gemeinde von Laodicea ist gleichgültig gegenüber der Errettung aus Gnade und der Wahrheit in der Bibel. Number two, they're indifferent toward the Great Commission and the Great Commandment. Zweitens, sie sind gleichgültig gegenüber dem Missionsauftrag und das große Gebot zu lieben. They don't care. Es ist ihnen egal. They're indifferent toward reaching people. Es ist ihnen egal, ob sie Leute erreichen oder nicht. They are indifferent toward expressing the love of God in all that they do. Und es ist auch ihnen auch gleichgültig, ob sie die Liebe Gottes ausdrücken in allem, was sie tun oder nicht. A Laodicean person, you don't at work, you don't even know they're a Christian. Wenn du mit einer laodizeischen Person zusammenarbeitest, dann weißt du nicht einmal, dass der überhaupt Christ ist. I mean, maybe for a while because they don't work near you. Vielleicht weil sie nicht so eng mit dir zusammenarbeiten. But I mean, if you work with somebody, they should eventually know that you're a Christian. Aber wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, dem sollte es schließlich schon auffallen, dass du Christ bist. When I went to California, you know, I'd always heard that the big churches. Als ich nach Kalifornien fuhr, ich hatte immer gehört, dass die großen Gemeinden. Those are the Laodicean churches. Das seien die Laodiceischen Gemeinden. They grow because they can do whatever they want. Die wachsen angeblich so, weil sie alles machen können, was sie wollen. But when Mary and I went there for 5 weeks, aber als Mary und ich dort für 5 Wochen hingefahren, we interviewed people from the churches. Wir haben da Leute interviewt aus diesen Gemeinden. And then we interviewed the pastors, und dann staff pastors. Haben wir auch die Pastoren befragt und we die Pastoren über die Mitarbeiter. Groups. Und wir haben auch Kleingruppen besucht. We visited their program for drug addicts. Wir haben ihre Veranstaltungen für Drogensüchtige besucht. We talked to administrators. Wir haben dort mit den Verwaltungsleuten gesprochen. We talked to the head administrator of one church. Und wir haben mit dem obersten Verwalter einer Gemeinde gesprochen. She's a lady. She came out of the corporate world. Also das war eine Frau und die hat früher in einer Firma gearbeitet, einer großen. This church is about almost 6,000 kids under 28 years old. Und in dieser Gemeinde gibt es fast 6,000 Leute unter 22. And it's about 7 years old. Und die gibt es seit ca. 7 Jahren. And then you realize that these churches grow. Und dann wird dir klar, dass diese Gemeinden wachsen. Because Christ is in the midst. Weil Christus in ihrer Mitte ist. And these people work hard. Und diese Leute arbeiten sehr schwer. And Christ is drawing these people. Und Christus zieht diese and Leute an. When, after I left, I thought, wow, there's no mistake. Nachdem ich von dort weggefahren bin, habe ich mir gedacht, as to why these churches grow. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, warum diese Gemeinden so wachsen. These churches are dynamic in the grace and truth of Christ. Diese Gemeinden sind dynamisch in der Gnade und in der Wahrheit Jesu Christi. These churches are dynamic in the Great Commission and the Great Commandment. Und diese Gemeinden sind dynamisch im Befolgen des Missionsbefehls und des Gebotes zu lieben. The size of the church has nothing to do with whether you're Laodicean. Die Gemeindegröße hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du laodizeisch bist oder nicht. I can be in the most dynamic church in the world and I can be Laodicean. Ich kann selber in der dynamischsten Gemeinde der ganzen Welt sein, aber ich persönlich bin wie Laodicea. I'm convinced we have Laodicean church members. Und ich bin überzeugt, dass wir auch Gemeindemitglieder haben, die laodizeisch sind. And so does every church in the world. Und die gibt's in jeder Gemeinde auf der ganzen every Welt. Every church in the world has people who serve without joy. Jede Gemeinde auf der ganzen Welt hat Menschen, die ohne Freude dienen. People who are suffering. Oder Leute, die leiden. People who are sensual. Leute, die sinnlich sind. People who are superstitious. Leute, die abergläubisch sind. People who are sleeping. Oder Leute, die schlafen. And people who are going. Oder Leute, die hinausgehen. And people who are sickly. Und auch Leute, die kränkeln. Now there's a verse in 1 Timothy 6:6. Es gibt einen Vers im 1. Timotheus 6:6. It says that godliness with contentment is great gain. da steht, dass Gottseligkeit mit Zufriedenheit ein großer Gewinn ist. But contentment without godliness. Aber Zufriedenheit ohne Gottseligkeit. Godliness plus contentment. Gottseligkeit plus Zufriedenheit. Is great gain. Ist ein großer Gewinn. But contentment. Aber Zufriedenheit. Without godliness. Ohne Gottseligkeit. Is Laodicea. Das ist der Geist von Laodicea. I'm content. Ich bin zufrieden. But I'm not supposed to be content. Aber ich sollte eigentlich nicht zufrieden sein. I'm content, I'm happy. Ich bin zufrieden und glücklich. You're really saying, I don't really care about anybody else. Damit sagst du eigentlich aus, alle anderen sind mir egal. Yeah. I don't really care that people are not saved. Es kümmert mich nicht, dass die Menschen nicht gerettet sind. I don't really care about the prostitutes. Die Prostituierten sind mir eigentlich auch egal. I'm happy. Ich bin glücklich. I'm rich. Ich bin reich. I've prospered. Mir geht es gut. And I have no need. Und ich habe keinen Not. That's Laodicea. Das ist Laodicea. Now, to prosper and to be blessed by God. Wenn es uns gut geht und wenn wir von Gott gesegnet sind. We know from 2 Corinthians 8. Und wir wissen das aus dem 2. Korinther 8. That God prospers us. Dass Gott uns Wohlergehen so schenkt. So that we can bless. Damit wir andere segnen können. But the church of Laodicea was just a dead sea. Aber die Gemeinde von Laodicea war wie das tote Meer. Galilee was flowing down the Jordan River and hit the Dead Sea. Also durch the Sea of Galilee flows into the Jordan River. Also der See von Genezareth fließt in den Jordan. And goes down to the Dead Sea. Und geht hinunter, fließt hinunter zum Toten Meer. And the Dead Sea has no outlet. Und das tote Meer hat keinen Abfluss. That's why it's dead. Deswegen ist es tot. And that's a Laodicean Christian. Und so ist ein Laodiceischer Christ. I have prospered. Mir geht's gut. I am happy. Ich bin glücklich. I have a wonderful car. Ich habe ein tolles Auto. I have a great apartment. Ich habe eine schöne Wohnung. Anything, everything I want. Ich habe alles, was ich will. I have a great dog. Ich habe einen tollen Hund. I have a wonderful wife. Ich habe eine wunderbare Frau. I have a great church. Ich habe eine tolle Gemeinde. What else do we want? Was sollte ich noch wollen? What about people? Wie wär's, wenn du dich um die Leute kümmern würdest? What about reaching people? Wie ist es damit, ob du Leute erreichst? That could be a problem. Das könnte ein Problem sein. See, we're already happy. Uns geht es doch schon gut. We don't really have room for more people. Und wir haben auch keinen Platz mehr für andere Leute. See, that's Laodicean. Das ist Laodicea. And here's a principle that I learned. Und das ist ein Prinzip, das ich gelernt habe. A healthy church is a growing church. Eine gesunde Gemeinde ist eine wachsende Gemeinde. And when a church stops growing, und wenn eine Gemeinde aufhört zu wachsen, we can grow in quantity. Man kann in Bezug auf die Quantität, auf die Zahl der Leute wachsen. Quality. Oder die Qualität. And unity. Und die Einheit. When we stop growing, wenn wir aufhören zu wachsen, something is wrong. Dann stimmt etwas nicht. Now we can stop growing for a season. Wir können aufhören, eine Zeit lang zu wachsen. Because of John 15, wegen Johannes 15, where the Lord prunes us, wo der Herr uns beschneidet, so there's less fruit for a season, damit es eine Zeit lang weniger Frucht gibt. But it's only that we would bear more fruit. Aber das ist nur deshalb, damit wir dann nachher mehr Frucht tragen. John 15:8, Johannes 15:8, the Lord said that you would bear more fruit to the glory of my Father. Und da sagte der Herr, dass ihr mehr Frucht tragt für die Herrlichkeit des Herrn. And more fruit is growth. Und mehr Frucht bedeutet Wachstum. We're reaching people. Wir erreichen Menschen. We are taking a risk. Wir gehen Risiken ein. Someone said that we've got to be, we may not be the most spiritual church in Austria. Jemand hat gesagt, vielleicht sind well, wir I'm nicht. Saying this now. We might not be the most spiritual church. Oder ich sag das, wir sind vielleicht nicht die geistlichste Gemeinde in ganz Österreich. But we're one of the most courageous, someone said. Aber wir sind eine der mutigsten Gemeinden, das hat jemand gesagt. With this whole building project. Mit diesem ganzen Baugebäude und Umbau. And this is all about people. Und es geht nur um die Menschen. I've got about about 15 more years to pastor this church, and then someone else takes my place. Ich habe noch 15 Jahre, in denen ich Pastor dieser Gemeinde sein kann, und dann wird ein anderer übernehmen. Yeah, and I'm just going to be watching and helping from behind. Und ich werde dann nur mehr beobachten und im Hintergrund sein und helfen. This isn't about me. Es geht nicht um it's mich. It's about people. Sondern es geht it's um about die Menschen. More teenagers and kids and families. Es geht darum, dass mehr Teenager und Kinder und Familien kommen. Because we are not content. Weil wir nicht zufrieden sind. Contentment without godliness is Laodicea. Zufriedenheit ohne Gottseligkeit ist Laodicea. We want to be content for the right things. Wir wollen zufrieden sein aus den richtigen Gründen. I have God. Ich habe Gott. And I'm content with what I have. Und ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. But there's a contentment that says I'm content with my spiritual state. Es gibt eine Zufriedenheit in dem Sinne von, ich bin zufrieden mit meinem geistlichen Zustand. There's a church, we can be a church that says we're content with the people that we have. Wir können eine Gemeinde sein, die sagt, wir sind zufrieden mit den Leuten, die wir jetzt haben. We have grown. Wir sind gewachsen. We are happy. Wir sind glücklich. That's it. Und das ist genug. The average church in America is 65 people. In der Durchschnittsgemeinde in Amerika gibt es 65 Leute. Do you know how many people one person on average can know? Wisst ihr, wie viel eine Person im Durchschnitt andere Menschen kennt in einer Gemeinde? 12 people personally. Also 12 Leute persönlich. And 65 people you can know. Und 65 Leute, die eben Bekannte sind. Is it any wonder that the average church in America is 65 people? Ist es also ein Wunder, dass die Durchschnittsgemeinde in Amerika 65 Leute umfasst? Churches don't want to grow. Die Gemeinden wollen nicht wachsen. They don't. They're a closed society. Sie sind eine geschlossene Gesellschaft. And when it becomes a closed society, und wenn eine Gemeinde zu einer geschlossenen Gesellschaft we're wird, in serious danger of becoming Laodicean. Dann besteht eine sehr ernste Gefahr, dass diese Gemeinde Laodicea ist. We don't want to risk losing our family atmosphere. Wir möchten es nicht riskieren, dass wir unsere Familienatmosphäre verlieren. We're happy. Leave us alone and go start your own church. Wir sind eh glücklich. Lasst uns in Ruhe und fangt eure eigene Gemeinde an. And that's an ungodly contentment. Und das ist aber eine gottlose Zufriedenheit. We don't ever want to say that we have no need. Wir wollen niemals sagen, dass wir nichts nötig haben. We never want to be in the place where we stop taking a risk to reach people. Und wir wollen nie zu diesem Punkt kommen, wo wir keine Risiken mehr eingehen, um andere zu erreichen. Now, I think that we're the farthest thing from being Laodicean. Ich glaube, dass wir alles andere als Laodiceisch sind. But when my life is over, aber wenn mein Leben vorbei ist, and let's say I die at 80 years old, und nehmen wir an, ich sterbe im Alter von 80 Jahren, and we have fought the good faith, und wir haben den guten Kampf gekämpft, we've come here by faith, wir sind hier hergekommen every aus single Glauben, day of our life is for the church, und jeder einzelne Tag in unserem Leben, den leben wir für die Gemeinde, the next generation takes over, und die nächste Gemeinde übernimmt die nächste Generation übernimmt die Gemeinde. We're just a picture on the wall. Von uns gibt's nur mehr Fotos an der Wand. And you know, people that are little babies now are now pastoring the church. It's like Leute, the year, die jetzt noch kleine Babys sind, like, sind dann Pastoren in der Gemeinde. It's like the year 2050. Wie im Jahr 2050 and then zum Beispiel. It's the year, you know, 2102. Und dann kommt das Jahr 2102. And you know, we have the whole building is like, you know, 6 floors or something, you know. Und das Gebäude hat jetzt 6 Stockwerke. And then they show those old fashioned, you know, color photos of us, of how this faithful group started this church, you know. Und dann zeigen sie so altmodische Farbfotos von uns, von dieser Gruppe, die diese Gemeinde gegründet hat. But everybody's real happy, you know. Aber alle sind wirklich glücklich. They're like the generations that were in the promised land afterwards. Sie sind wie die Generationen, die danach im verheißenen Land waren. They're not like the generation that took the land. Sie sind nicht wie die Generation, die das Land eingenommen hat. We are the generation that's taking the land. Wir sind die Generation, die das Land einnimmt. In a generation or two, they will really have to guard against being Laodicean. Und die nächste Generation oder die übernächste Generation, die müssen wirklich aufpassen, dass sie nicht laodizeisch werden. When the keys to that pastor's office are handed to the new pastor. Wenn dem neuen Pastor die Schlüssel für das Pastorenbüro übergeben werden. But I built it with my own hands. Das gebaut mit meinen eigenen Händen. It's a difference. Das ist was anderes. And when familiarity comes in, und wenn das eine zu große Selbstverständlichkeit ist, and indifference comes in, und wenn sie gleichgültig werden, and suddenly it's more like, well, how much is my paycheck going to be? Und wenn dann der neue Pastor sagt, na, wie viel verdiene ich überhaupt? I'm not sure about that. Do I get a car with that? I don't know. Weiß ich nicht so genau. Ist dein Auto mit inbegriffen? And it's not a calling. Und es ist dann keine Berufung. And then everybody begins to think like this. Und alle anderen beginnen auch so zu denken. There's no volunteers. Everybody's paid for everything. Es gibt dann keine ehrenamtlichen Mitarbeiter mehr. Alle werden für alles bezahlt. Because so many of us donated so much of our stuff to the next generation. Weil so viele von uns so viel der nächsten Generation hinterlassen haben oder gespendet haben. Now they can take advantage of that. Und die könnten das ausnützen. And be an incredible, generous church. Und selber eine unglaublich freigebige Gemeinde sein. Or the devil can get in. Oder Satan kann sich einschleichen. And they can say, we've become rich. Und sie können sagen, wir sind reich geworden. We have need of nothing. Wir haben keine Not. And the Lord will say, und der Herr wird sagen, you are wretched. Ihr seid elend. And that word wretched is like when you meet someone who lives on the street and sleeps under the bridge. Und das Wort elend, das ist wie wenn du jemanden triffst, der auf der Straße lebt und unter der Brücke schläft. And you can't even get near them because they smell so bad. Und du kannst nicht einmal nahe kommen, weil der so stinkt. And not just because they're unfortunate, but it's just thinking, wow, this is wretched. Und nicht nur, weil der eben Pech gehabt hat im Leben, sondern du denkst dir, der ist einfach so elend. It's so distasteful. Das ist so unangenehm. And that's how Jesus sees the church. Und so sieht Jesus die Gemeinde. But that's also how the world sees the church. Und das ist auch so, wie die Welt die Gemeinde sieht. It's just religion. Das ist einfach nur Religion. It has no effect. Bewirkt überhaupt nichts. It's wretched. It's pitiful. Das ist elend, das ist bemitleidenswert. It's poor. Das ist arm. It's blind. Blind. It has no vision. Die Gemeinde hätte keine Vision. It's naked. Sie ist nackt. It has no good works. Und sie hat keine guten Werke. Revelations 19:8. Offenbarung 19:8. Our white robe, unser weißes Gewand, is our good works. Das sind unsere guten Werke. And then we'll just close with this. It says, und wir schließen damit ab, that the Lord advises us to buy gold tried in fire. Der Herr rät uns, dass wir im Feuer geläutertes Gold kaufen. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so that you can become rich, and the white clothes you wear, so that you can cover your shamefulness. Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Look at verse 19. Schaut euch den Vers 19 an. Those whom I love, I rebuke and discipline. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. So be earnest and repent. Sei nun eifrig und tu Buße. And here comes the great verse, verse 20. Und jetzt kommt ein großartiger Vers, Vers 20. Here I am, I stand at the door and knock. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. So this church is not fellowshipping with Christ. Diese Gemeinde hat keine Gemeinschaft mit Christus. It doesn't know grace, it doesn't know truth. Sie kennt nicht die Gnade und nicht die Wahrheit. It's been infected by liberal thinking. Sie ist infiziert worden von liberalem Denken. And Christ wants to come into this church. Und Christus möchte in diese Gemeinde eintreten. It also speaks of the Laodicean believer. Und das steht auch für den laodizeischen Gläubigen. Who is not in fellowship with Christ. Der keine Gemeinschaft hat mit Christus. It can also speak of an unbeliever who has never been in fellowship with Christ. Oder es kann auch die Rede sein von einem Ungläubigen, der niemals Gemeinschaft gehabt hat this mit Jesus the verse Christus. That I read and I got saved. Das ist der Vers, den ich gelesen habe, als ich errettet wurde. And let's just close with this. I counsel you to buy gold tried in fire. Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen. And for us that would mean this. Und für uns würde das Folgendes bedeuten. Like see every adversity in my life as an opportunity to know Christ. Betrachte jede Widrigkeit in deinem Leben als eine Gelegenheit, um Christus kennenzulernen. Buy gold tried in fire. Kaufe Gold, das im Feuer geläutert wurde. That fire is speaking of circumstances. Dieses Feuer, das bedeutet Umstände. You want to buy gold? Willst du Gold kaufen? Learn to be thankful. Dann lerne dankbar zu sein. 1 Thessalonians 5:18. 1. Thessalonicher 5:18. Rejoice evermore. Freue dich immer da. In verse 16. Im Vers 16. Rejoice evermore. Freue Pray dich without immer ceasing. Da und bete ohne Unterlass. In everything give thanks. Und gib Dank in For allem. This is the will of God. Denn das ist der Wille Gottes. You want to buy gold? Willst du Gold kaufen? Learn to not murmur. Dann lerne, dass du dich nicht Learn immer not to beklagst. Complain. Lerne nicht zu murren. Not to speak bad. Oder böse zu reden. Learn to believe that everything is working to the good. Lerne zu glauben, dass alles zum Guten mitwirken wird. Then I will buy gold tried in fire. Dann werde ich Gold kaufen, das im Feuer geläutet And then wurde. I'll become really rich. Und dann werde ich wirklich reich werden. Because it says in 1 Peter 1. Denn im 1. Petrus 1 steht. That it says in verse 6 and 7 that our faith that's tried in fire is more precious than gold. In den Versen 6 und 7. Unser Glaube, der geprüft wurde im Feuer, ist kostbarer als Gold. So every day when I go through circumstances. Jeden Tag, wenn ich Schwieriges durchmache, I can go through them with the Lord, ich kann das da durchgehen mit dem Herrn, or I can go through them without the Lord. Oder ohne den Herrn. Without the Lord is called ungodliness, ohne den Herrn, das heißt Gottlosigkeit, and with the Lord is called godliness. Und mit dem Herrn heißt das Gottseligkeit. So, tomorrow am I going to be godly or ungodly? Morgen werde ich da gottlos sein, oder gottselig. Right? Am I going to say, Lord, help me? Werde ich sagen, Herr, hilf mir? And he says, fine, very good. Und er sagt, gut, toll. You're beginning to become rich. Du fängst an, reich zu You're werden. Talking to me. Du redest mit mir. Revelations 3:20. We are fellowshipping together. Offenbarung 3:20. Wir haben Gemeinschaft. Open the door, let me in. Mach die Tür auf und lass mich rein. And suddenly I'm godly. Und plötzlich bin ich gottselig. And if you put contentment with that, und wenn du da noch die Zufriedenheit dazu fügst, you have great gain. Dann hast du einen großen Gewinn. But woe unto us when we become a church where we're just content. Aber wehe uns, wenn wir zu einer Gemeinde werden, die einfach nur zufrieden ist. I think we've reached enough people. Ich glaube, wir haben jetzt genug Leute. We're big enough. Wir sind groß genug. Those people don't matter out there. Die Leute, somebody die haben überhaupt them. Keine Bedeutung. Somebody will start another church. Irgendjemand wird schon eine andere Gemeinde We have enough kids. Anfangen, dass die errettet werden. We have enough problems. Wir haben genug Jugendliche, right? Wir haben genug Probleme. That's the church of Laodicea. Das ist die Gemeinde von Laodicea. Let's pray. Beten wir. Lord Jesus, I thank you tonight. Herr Jesus, ich danke dir heute Abend. For grace and truth. Für die Gnade und die Wahrheit. I thank you that your word really does guide us. Und ich danke dir, dass dein Wort uns wirklich leitet. In this world. In dieser Welt. It's a lamp unto our feet. Sie ist eine Lampe zu unseren Füßen. And a light unto our path. Und ein Licht auf unserem Weg. Lord, I pray that you would protect us all. Herr, ich bete, dass du uns alle beschützt. From being content. Davor, dass wir zufrieden werden. Content in an ungodly way. Zufrieden auf eine gottlose Art und Weise. Content to live our lives outside of truth. Zufrieden damit, dass wir unser Leben ohne die Wahrheit leben. Outside of grace. Ohne die Gnade. Father, we pray that you would continue to prosper us. Vater, wir beten, dass du uns auch weiterhin Wohlergehen schenkst. That we might be a greater blessing. Und dass wir noch zu einem größeren Segen werden. We thank you. Wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.